Wenn ich sage, dass ich in der Gefangenschaft war, dann kann man sich das nicht so vorstellen. Ich war in einem Gefängnis. Ich war die ganze Zeit an einem Ort. Es war so, dass wir gefangen genommen wurden und immer da waren, wo die IS-Männer ihren Einsatz hatten. Am Anfang waren wir in einer großen Schule, da waren um die Tausende von jesidischen Frauen und Kindern und wir haben kein Essen bekommen. Wir haben am Tag einmal Essen bekommen oder manchmal gar kein Essen. Und wirklich diese 10 Monate lang gab es immer wieder dasselbe. Und immer, wenn es Krieg war an dem Ort, wo die Jesiden gefangen waren oder wo ich gefangen war, haben die IS-Männer große Autos geholt und uns weggefahren. Ich und meine Familie waren ungefähr 4 Monate in Irak, waren dort gefangen gehalten. Und danach wurden wir nach Syrien gebracht und von dort aus wurden wir von einem IS-Mann gekauft und dann wieder nach Irak gefahren. Es gab einmal, am Anfang meiner Gefangenschaft, waren wir in einem Gefängnis. Das war in der Nähe von Mosul. Und da waren wir wirklich wie in einem Gefängnis. Da sind die IS-Männer reingekommen in die Räume, haben die Frauen je nach Lust und Laune geschlagen, verprügelt, Mädchen mitgenommen. Zum Beispiel meine damals 12-jährige Schwester wurde an dem ersten Tag mitgenommen, als wir gefangen genommen wurden. Und sie war damals 12 Jahre alt. Und ich glaube, wir alle können uns vorstellen, was sie erleben musste. In diesem Gefängnis, wo wir waren, war dann auch wieder Krieg. Und ich habe dort zum Beispiel eine 10-Jährige gesehen, die einen Splitter von einer Rakete in ihrem Augen hatte. Und dann denke ich mir, ich habe sie gesehen und habe mir gedacht, das hätte ich sein können, dass ich da voll Blut mit diesem Splitter im Auge sitze und weine. Und die Frauen, wir waren hilflos. Wir wussten nicht, was wir machen sollen. Sie haben uns wie Tiere behandelt. Und wenn ich sage, wie Tiere behandelt oder noch schlimmer, wenn man das nicht gemacht hat, was die gesagt haben, haben sie auch teilweise erschossen. Sie haben Menschen um sich erschossen, als wäre das ein Spiel. Und ich mit meiner Mutter und 3 jüngeren Geschwister von mir waren 10 Monate lang in der Gefangenschaft. Und meine Schwester Sausan war 8 Jahre lang in der Gefangenschaft. Erst 2022 wurde sie befreit. Und wenn ich schon so Schlimmes erlebt habe in diesen 10 Monaten, dann hat meine Schwester in diesen 8 Jahren beim IS viel Schlimmeres miterlebt. Und sie erzählt mir manchmal auch Sachen von, was sie durchgemacht hat. Und teilweise, wenn die IS-Männer mit ihr geredet haben und sie gelacht hat in dem Gespräch, haben sie ihre Fingerknochen gebrochen. Sie haben wirklich so eine Zange geholt, ihre Finger zwischen der Zange und die Zange langsam zugemacht, dass bis die Fingerknochen dann gebrochen waren und bis sie vollgeblutet war. Und solche Geschichten erzählt sie immer und immer wieder und dann weiß man nicht, wie man mit der ganzen Sache umgehen soll, weil es so schlimm ist. Deine Zeit in der Sklaverei ging dadurch zu Ende, dass ein Onkel, wenn ich das nicht verstanden habe, aus Bagdad dich freigekauft hat. Habe ich das nicht verstanden? Es war so, dass der IS-Mann, der meine Mutter und mich und meine 3 jüngeren Geschwister gekauft hat und ist dann in die Wüste gefahren mit uns zusammen, weil er dort einen Einsatz hatte. Er hat uns immer in verlassenen Häuser gebracht und verlangt, dass wir da bleiben, bis er wieder zurück ist, bis er ein Haus für uns findet und wir wieder umziehen müssen. In dem Haus, wo wir für einen Tag geblieben sind, haben meine Mutter und ich uns dazu beschlossen, dass wir das Haus durchsuchen. Vielleicht finden wir ein Handy. Ich war damals 10 Jahre alt und ich habe sehr früh bemerkt, was passiert, weil welches 10-jähriges Mädchen bekommt von ihrer eigenen Mutter zu sagen, hey, falls du mal mitgenommen wirst, darf das und das der Mann bei dir nicht machen. Welche Mutter klärt ihr 10-jähriges Kind darüber auf, es kann sein, dass das Kind vergewaltigt wird. Und da ich die Ältere war von den Kindern, die noch bei meiner Mama waren, habe ich mich auch verantwortlich gefühlt und habe auch sehr viele Aufgaben übernommen, weil meine Mama war am Ende. Wir haben einen Schrank aufgemacht oder ich habe einen Schrank aufgemacht und da habe ich ganz viele Waffen gesehen und Bomben in diesem Schrank, die versteckt waren. Und darunter 6 Nokia-Handys. Wir haben diese Handys geklaut mit der Gefahr, also die Gefahr war uns bewusst, dass wenn der IS-Mann das bei uns sieht, dass wir alle ermordet werden. Wir haben geschaut, dass wir ein Handy finden, ob es eine SIM-Karte hat oder ein Guthaben drin ist. Wir haben ein Handy gefunden, dass es eine SIM-Karte drin war, aber leider kein Guthaben. Also mussten wir uns überlegen, weil wir auch nicht rausgehen dürften. Wir wurden ja von anderen IS-Familien, die nebenan gewohnt haben, überwacht. Dann kam eine IS-Frau bei uns vorbei und wollte sehen, ob wir noch da sind. Da hat meine Mama sie gefragt, ob wir 10 Minuten lang mit ihrem Handy telefonieren können. Sie hat das Handy nicht einfach so gegeben, denn die Frauen waren schlimmer als ihre Männer. Sie hat meine Mama dazu gebracht, dass meine Mama vor mir und meine jüngeren Geschwister auf die Knie geht und um diese 10 Minuten bettelt. Und was macht man da als ein kleines Kind neben der Mutter, während sie auf den Boden geht und dann sich quasi an ihren Füßen legt und sagt, bitte, bitte gib mir dieses Handy für 10 Minuten. Meine Mama hat das natürlich gemacht, weil das Wichtigste war, dass wir meinen Onkel, der nicht in der Gefangenschaft war, erreichen. Wir haben dann so gemacht, dass ich der Frau gesagt habe, ich bin schüchtern und kann nicht telefonieren, darf ich ins Nebenzimmer? Dann hat sie es erlaubt tatsächlich. Ich habe mit meinem Onkel geredet und habe dann gesagt, ich habe die Art von SIM-Karte, ich brauche ein Guthaben. Und ich habe das Handy der Frau nicht zurückgegeben, bis ich unser Handy quasi aufgeladen habe. Und ich habe schon im Nebenzimmer gehört, wie sie laut geworden ist, wie sie Sachen durch das Zimmer geschmissen hat und geworfen hat und gesagt hat, wo ist mein Handy? Und als das mit dem Handy geklappt hat und ich mit unserem geklauten Handy meinen Onkel anrufen konnte, habe ich ihr Handy ihr zurückgegeben. Und ich wurde auch von der IS-Frau erstmal geschlagen. Ich wurde als respektlos beschimpft und sie hat mir eine Faust gegeben oder 2 Schellen hintereinander, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie mich geschlagen, weil ich quasi nicht da war, als sie nach ihr Handy verlangt hat. Und als wir das Handy dann hatten, hat mein Onkel einen Mittelsmann gefunden, der uns für Geld abholen konnte. Wir haben einmal versucht, ohne Plan, dass wir an die Straße gehen und ein Auto anhalten, dass das Auto uns zum Krankenhaus bringen sollte und dann da würde der Mittelsmann uns auffangen, also mitnehmen und dann nach Bagdad fahren. Das hat leider nicht geklappt. Der Fahrer hat uns mit nach seinem Zuhause genommen und hat den IS-Männern angerufen und gesagt, hey, wir haben hier eine Frau mit ihren Kindern. Kann es sein, dass es von euch ist, dass es eine Sklavin quasi ist? Wir wurden beim ersten Mal erwischt aber zum Glück nicht umgebracht, weil meine Mutter gesagt hat, dass sie krank war und ins Krankenhaus gehen musste. Sonst wäre was Schlimmes passiert mit meiner Mama. Und der IS-Mann, der uns gekauft hat, hat da ein Auge zugedrückt, aber als wir dann zu Hause ankamen, hat er meine Mama geschlagen. Er hat meine Mama geschlagen, ich war im Nebenzimmer und ich konnte auch nicht zu ihr, denn er hatte uns alle zusammengeschlagen. Und beim zweiten Mal war es so, dass der Mittelsmann, dass wir wirklich dieses Haus, wo wir drin waren, nach Ausweisen oder nach Karten durchsucht haben, dass ich eine Adresse finde, wo das Haus oder ob es eine Nummer von dem Besitzer gibt. Und es war so, dass wir eine Nummer von dem Besitzer gefunden haben, wo das Haus ihm gehört hat. Und er war auch geflohen und hat dann dem Mittelsmann erzählt, wo ungefähr sein Haus liegt. Und dann hat ein auffälliges Auto, das war ein blaues Auto, damit wir das auch erkennen, hat hinter unserem Haus angehalten. Und hat dann gesagt, es war um 12 Uhr mittags, hat gesagt, wir müssen schnell über die Felder laufen, um ins Auto zu kommen. Wir haben es geschafft. Die Familie, die vom IS, die nebenan gewohnt hat, hat nichts mitbekommen, weil wir das war Klimaanlage laut angemacht haben, dass man denkt, dass wir zu Hause seien. Und wir haben die Lichter angelassen und sind dann von Hintertür rausgegangen zu diesem Auto und waren dann quasi 12 Stunden unterwegs. Ein Fahrer hat uns den anderen Fahrer übergeben. Wir müssen auch 2 kleine Flüsse überqueren, weil die Brücken ja immer kaputt waren, weil die bombardiert wurden. Und irgendwann, mitten in der Nacht, 23 Uhr, habe ich geschlafen, als ich gesehen habe, dass meine Tür vom Auto aufgegangen ist. Und als ich dann Militär gesehen habe, war ich sehr erleichtert, weil ich dann gewusst habe, ich bin jetzt in Sicherheit. Ich habe erstmal gar nicht realisiert, dass ich jetzt nicht mehr in dem Gebiet war, wo der IS dafür zuständig ist oder wo der IS ja eingenommen hatte. Sondern als ich in Bagdad nach dieser 12 Stunden Fahrt mit meiner Mutter und meinen Schwestern angekommen bin, war ich erleichtert und das war quasi wie eine Neugeburt tatsächlich. Ich habe mich so gefühlt, als habe ich den Tod überlebt und jetzt eine neue Chance bekommen habe. Das war ein bisschen jetzt lang, sorry. Vielen, vielen Dank.